das Herz auf Sand geht. Stille und Kerzen stellt an den Weg. König der Welt ist das Herz. Wenn er gilt dem anderen und nur ein König hat diese Macht. König der Welt ist das Herz, das liebt. And